So wie das Schicksal mit uns spielt, verlieren die Coins und 9 Jahre zurück, mein Freund. So wie das Schicksal uns verzockt, 2 Städte nach vorn und von einer netten Villen stinkenden Block. So wie das Schicksal mit uns spielt, ein Team-Deathmatch, mit dem niemand rechnet. Und man kriegt nie, was man verdient, man siegt und lächelt oder kriecht und bettelt. So wie die Liebe uns zerstört, im Endeffekt wird dein Herz zu Stein und du bekommst nichts mehr allein vom Flex. So wie das Schicksal mit uns spielt, es baut dir einen Turm aus Glas und lässt die Steine werfen, weil du leider sonst nix darfst. Du kommst auf diese Welt allein unter 1000 mit einsamen Herzen und munteren Augen. Verballerst alle deine Coins beim Spielautomaten, fühlst dich wieder wie 16 bei meinen Freunden zu hacken. Und wenn das Schicksal mit dir spielt, hast du neutrale Karten. Doch bist unzufrieden mit diesem neutralen Blatt, denn du willst noch mehr Freunde haben. Noch mehr Leute sollen sagen, mein Freund hier, yeah, es ist dein Harem, deine Villa und dein Wohnblock. Und das hier ist die Moab. Okay, mein Homage an Dresden. Und dafür gibt es jetzt eine Momentaufnahme aus der momentanen Tendenz der Trendsetten in Dresdner Szenen-Menschen. Luft ist angefüllt wie mit Zementsäcken, wenn die alten Zecher jeden zertreten. Beim Fahrtstrecken auf dem Benz wetten zwischen Eisenketten an unseren Assi-Ecken. Um eine Flasche am Straßenrand die Fressen zu zerbrechen. Zu meiner Rechten sitzen Mitmenschen, die sich schmettern, wie das nicht kennen. Sie haben lichtechte Wichsflecken auf ihren nicht helfenden Musikinstrumenten. Wenn die Lied verengen, Menschenmengen im Zylif brennen und die kiffenden, wilden, klebende Lichterketten. Zwischen so hippen individuellen Festival-Menschen auf den Paintball gefechte Szenen aus Backpackern und Fitness-Trainern auf Plateauschuhen in den Wege stehenden Modemädchen oder Klothemen ansprechende Zivilpolitessen werden alle Interessen von Scarves Edges in etwa so ziemlich vertreten. Das ist sorry, es gibt hier leider nichts zu versprechen. Nichts hat hier noch Deutungskraft. Der Herbst kommt über Dresden und das Leben friert sich ein in fast ausgelaugten Leibern. Zu Tausenden am Scheitern mit hausgemachten Zweifeln, das Aussichtslose zu begreifen. Du willst weg, doch du bleibst, aber du willst hier sein, doch gehst weiter. Um eine Erwachung reicher denkst du dir dann meistens Zeit. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, ja, ist hier lange nicht so weit. Ja, doch irgendwann ist es zu spät und die Träume werden Straßenraum. Wir haben deutlich nichts bewegt im Kopf und außer Haus. Doch selbst die höchste Priorität liegt auf dem Boden der geschönten Realität und blutet aus wie ein Opfer nach einem Straßenraum. Und nochmal. Hey, es gibt nichts zu versprechen, hier hat hier noch Bedeutungskraft. Der Herbst kommt über Dresden und das Leben führt sich einen Fass aus gelaugten Leibern. Zu Tausenden am Scheitern, mit ausgemachten Zweifeln das Aussichtslose zu begreifen. Du willst weg, doch du bleibst da. Du bist hier, sei doch, du gehst weiter. Um eine Erfahrung reicher, denkst du dir dann meistens Zeit nach. Ist ja noch ein bisschen Zeit, ja, ist ja lange nicht so weiter. Doch irgendwann ist es zu spät und die Träume werden Straßen. Aber wir haben deutlich nichts bewegt im Kopf und auch außer Haus. Und selbst die höchste Priorität liegt auf dem Boden der geschönten Realität und blutet aus wie ein Opfer nach einem Straßenraub.